SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Checkliste fürs Wochenende. Punkt 1, Licht dimmen. Punkt 2, Getränk kühl stellen. Gut, bei diesen Temperaturen wahlweise oder alternativ einen Tee kochen. Und Punkt 3, Lautsprecher aufdrehen. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mentlix und ich bin zuständig jeden Freitag für die urbane elektronische Clubmusik. Sprich, die perfekte Start fürs Wochenende. Heute zu oben heisst Maverick and Colorful. Sehr eigenwilliger Sound. Du kommst heute oben aus Berlin von einer Musik, aber obwohl er aus Berlin kommt, nein, alles andere als Klick-Klack. Eine Musik, der schafft es doch tatsächlich mit seinen Tracks die drei grossen Genres miteinander zu vereinen, sprich House, Techno und Trance auf einen Nenner zu bringen. Weiter habe ich hier brandneue Sounds aus Granada, aus Spanien, von Bastida und eine neue Scheibe aus Tel Aviv, Polonia und Guy J. Wir fangen gerade an, und zwar mit dieser Kultband aus London aus den 90er Jahren, nämlich Way Out West. Gut, die haben schon länger nichts mehr gemacht, allerdings der Produzent von Way Out West, er spricht der Nick Warren, der ist natürlich immer noch super erfolgreich und im Moment wieder durch die ganze Welt am Touren. Jetzt haben Way Out West eine neue Scheibe rausgegeben und mit dieser Firma gerade an. Sie heisst Set My Mind. Das ist Way Out West im Maxi Sound System Remix. Schön, reise ich mit. Viel Spass. We'll be right back. mit Elektronika. Made in Berlin ist ein bisschen so eine Sache. Man assoziiert zwangsläufig oder sehr häufig damit ultra-monotone Minimal-Techno oder dann wirklich so absoluter Boring-Deep House. Das hat sich aber schon lange geändert. Genauer gesagt vor etwa 2 Jahren. Das ist nämlich Anthem plötzlich da gewesen und haben angefangen, Melodien, schon ein bisschen schwänzige Sachen zu produzieren. Aber auch der junge Herr hier, und zwar der Samuel Kindermann, bekannt als ein Musik, tourt er zurzeit durch die ganze Welt als Live-Act und ist riesig erfolgreich. Und das vor allem zu Recht. Er mischt einfach hemmungslos Trance, Techno mit House und ist super erfolgreich damit. Das hat er ja gerade bewiesen vor 2 oder 3 Monaten mit seiner EP Pris Dean. Die habe ich hier auf und runter gehämmert. Das hier ist die neue Scheibe von ein Musik. Und zwar ist ein Remix, den er gemacht hat. Hintergrundinfos zu ein Musik und meine Featured Acts von der Woche findest du auf srf.ch/mentalx. Wir reisen ins Wochenende. Oder besser, wir tanzen ins Wochenende. Yeah! We'll be right back.

deutsche House Music aus Spanien, und zwar von Danito. Der ist im Moment unter Vertrag beim Koyu auf Suara Music und das ist Feelings. Yeah. Halbes Jahr hat er mal ein Feature, sein aktuelles Album oder sein damaliges Album vorgestellt. Jetzt hat er wieder eine neue EP draussen und zwar auf Heinz Music. Das ist der Pavel Petrov auf Heinz Music mit Faith. Citizens have lost faith in our biggest institutions, our corporations, our media, and yes, our government still reflect these same realities. Yeah. time lobbyists game the system, politicians tear each other down instead of lifting this country up, we lose faith. Simon Schwenderer, aka Keins. Keins ist sowieso ein Unikum. Ich mag mich erinnern, so 2007, 2008 ist er zum ersten Mal richtig in Erscheinung getreten. Und dann ist er vor allem in der Goa-Szene super erfolgreich gewesen, obwohl seine Sound doch immer sehr technoid gewesen sind. Simon Schwenderer ist wirklich so ein unbekannter Superstar gewesen. Also gut, im Ausland, insbesondere in Südamerika, ist er wirklich gefeiert worden und auch in der Schweiz hat kein Mensch kennt. Das ändert sich aber jetzt alles wie mehr. Das ist auch Keins mit seiner neuen Scheibe und er ist wieder richtig, richtig geil. Ist Keins mit Diagonal. Sonja ist das aus Israel, genau aus Tel Aviv. Und der Track erinnert doch sehr stark an einen Tune, den er vor gut einem Jahr produziert hat, nämlich Fertile Lands. Genau gleich. Extrem zurückhaltend, extrem subtil und nach dem Break, boom. Das ist Lonia mit Acromatic. Tatsächlich ein Sunset by Your Side, produziert auch von Bob the Groove auf dem ehemaligen Deep House Label, nämlich Platinum. Ehemalig, naja, sie verkaufen den Track nach wie vor jetzt als Deep House Track, wobei eben Deep House 3.0 sind sehr spacey. Absolut cool. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung. Ganz frei nach dem Thema Maverick und Colorful mit fantastischen neuen Sounds von Ein Musik von Lonia und natürlich der Podcast und Playlisten zum Gratis-Downloaden. Das und noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Der Podcast bekommst du selbstverständlich dann auch noch heute Nacht auf iTunes. Yeah. dass die da hat in den letzten 10 Jahren auf sämtliche relevanten Labels released. Ein kleiner Auszug, zum Beispiel auf einer Compost, auf einer Compact, auf einer Bedrock und natürlich auf einer Suara. Und gerade auf dem spanischen Label Suara, da hat er in letzter Zeit wirklich ein paar Killer-Tunes rausgelassen. Das ist der neueste von ihm, das ist Miguel Bastida, damit Echos. Ja, DJ Werner Durst, das ist sie. Seine lange erwartete neue Scheibe MDQ heisst sie, ist genau heute rausgekommen. Und natürlich auf seinem eigenen Label Lost and Found. Und wie vom Guy J nichts anderes erwarten, ein Monster-Track. Guy J mit MDQ. John Digweed. You're listening to Virus Radio. Mental X. Sound. Kaum ein renommiertes Label verzichtet im Moment auf genau diese Stilrichtung. Letzte Woche hat er die Comedy Compact vorgestellt, und zwar vom Clarian Ank. Eben auch wirklich so ein Deep Trance Monster. Und hier haben wir Iconic, ist ein Berliner Label, und zwar mit Oversound und Algorab. Das ist das mit Everything Has Changed of Schaff, ein Music Label von John Double O Fleming. Eigentlich ist ja das ein Techno-Produzent, aber für das Label hat er einmal ein bisschen auf die Space Music gesetzt. Ein unwirklicher Slam, aber grandios. So, du hörst SRF Virus. Ich bin der Mäntel, du hast erst gerade jetzt zugeschaltet und hast je nachdem einen von meinen Essential Tunes verpasst. Kein Problem. Ab dem 11. kannst du die ganze Sendung gratis downloaden auf srf.ch/mentalx und selbstverständlich bekommst du auch auf iTunes. Die Playliste ist ab dem Montag online, ebenfalls auf virus.ch, und das ist Danset. extrem schwer griffbar. Manchmal sind sie transig, manchmal technoid und manchmal hausig. Das ist so wahrscheinlich genau das Geheimrezept von Samuel Kindermann aus Berlin. Und nein, er macht kein alternatives Klick-Klack und auch schon gar kein brechend harten Berghain-Techno. Ein Musik ist einer der erfolgreichsten Berliner DJs und Produzenten. Zurzeit tourt durch die ganze Welt, eben vor allem als Live-Act. Und heute oben hat er schon die neue Scheibe von ihm vorgestellt. Das hier ist sein letzter Brüller, den er produziert hat. Für mich einer der besten Tracks aus dem Jahr 2016. Und darum heute ganz klar in dieser Featured-Sendung von iMusic nochmal mit dabei. Das ist iMusic mit Prism. Edin. We'll be right back. Jaguar ist das mit Tormento oder einfach Techno in Perfektion. Wo bekommst du das Wochenende genau einen solchen Sound? Techno. Ich würde mal meinen, sicher im Borderland und im Hive. Was genau, wo, wie und warum passiert, das erfährst du in einer Club Selections. Und die bekommst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Füllen wir doch zuerst einmal in Zürich an. Dort haben wir den Club Fridas Büchse und morgens oben sind East End Dubs aus London da. Das heisst, musikalisch, wir sind so ein richtiger Tech-House und Hardhouse gehen. Ich denke mal so etwa in die Plus Minus. Im Hive morgens oben Rakete, das Event von und mit Animal a Trainer. Wenn sie schon mal in der Schweiz sind, würde man das unbedingt reinziehen. In Luzern haben wir den Rock Club und morgens oben ist dort der Ray Okpara. Unterstützung bekommt er von Saab, ebenfalls ein Zürcher, der international sehr, sehr renommiert ist. In Basel haben wir Nordstern und der steht einfach für Techno-Sound. Genau, den bekommst du morgens oben. Und zwar vom Roberto Capuano. Ja, es wird so etwas, ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen, aber das ist ja wohl nicht das erste Mal. Während im Nordstern bekommst du morgens oben israelischen Techno-Sound, nämlich vom Shlomi Aber. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung, und das muss ich nicht ablesen, das weiss ich auswendig, findest du auf srf.ch/mentalx. Viele DJs haben im Verlauf ihrer Karriere früher oder später im Minimum mal eine Identitätskrise. Und da sind die Superstar-DJs natürlich auch nicht davor gefeilt. Sprich, der John Digweed hat seine 2008 gehabt. Warum und was ist passiert? Gut, von 2005 bis 2008 hat Minimal Techno regiert. Und der Sound ist dermaßen boring und sowas von schlecht produziert gesehen, dass einfach viele DJs gefunden haben, hey, ich mag den Sound nicht spielen. Er kommt mir auf keinen Fall in die Plattenkiste. Minimal Techno hat um ein Haar damals in der Hip-Hop-Ära Techno kaputt gemacht. Netto gefunden 2008, so, ich habe geschaut, ich stelle das Label ein, Bedrock Records, müsst ihr das mal vorstellen. Digweed hat daran gedacht, sein Label einzustellen. Und dann hat er gefunden, ich mache jetzt noch eine einzige Scheibe, und zwar eine Solo-Scheibe ohne meinen langjährigen Partner, der Nick Moore, und nennt sie Gridlock, zu Deutsch Stillstand. Und was ist passiert? Genau dieser Track ist einer der erfolgreichsten Tracks vom Jahr 2008 geworden und wirklich ein Meilenstein im John Digweed seiner Karriere. Ein Jahr später ist das ganze Minimal-Ding verflogen gewesen. Der John Digweed hat sein Label nach wie vor und für das äußerst erfolgreich. Und das ist geblieben, weil einer der genialsten Tracks von John Digweed, nämlich ein Gridlock. Das ist göttlich. wenn wir da hast, so einen richtigen Shake-Klassiker gehabt haben, hängen wir einen dran aus dem Jahr 2007. Der Track, den habe ich wirklich wochenlang im Lobby auf und ab gekämmert. Das ist der Stain aus Ungarn mit Horizon. Absolut lovely. letzte Woche hat das exklusiv zum ersten Mal vorgestellt. Das ist die Comedy Compact. Ich glaube, nächste Woche wird sie dann rauskommen. Und zwar von Clarian. Und herrlich, in welche Richtung sich es ein Compact-Label entwickelt hat. Gut, allgemein wird es ja sehr schön sein. Ich habe vor ein, zwei Wochen mal den Comedy Guy Gerber gehört. Und auch das ist wirklich so ein melodisches Monster. Aber das da ist wirklich unwirklich. Sprich, ein What the Fuck-Tune. Das ist Clarian auf ein Compact mit Ankh. What is it? That is the name of the object, Ankh. Do you identify this word, sanctuary? Hello. Thema von der heutigen Episode Mentalix Electronic, dein Dance-Magazin auf Freitagsabend auf SRF Virus. Hintergrundinfos mit den Featured Act von der Woche, die hier wären der Samuel Kindermann, AK? Eine Musik? Jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt. Weiter hat es eine neue Sound aus Tel Aviv gegeben, von Lonia und noch vieles, vieles mehr. Die ganze Playlist findest du alle spätestens ab Montag auf srf.ch/mentalix, der Podcast von der heutigen dreistündigen Reise. Da kannst du allerdings schon eine Stunde gratis downloaden. Gehst einfach auf virus.ch, klickst dort auf Mentalix Electronic und schon hast du 3 Stunden Sound für übers Wochenende zum Festen oder was auch sonst immer willst. Selbstverständlich bekommst du einen neuen Podcast auch auf iTunes. So, wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Ab der 7. bin ich wieder live hier im Studio hinter den Turntables im Studio am Umeinander shaken und probiere die möglichst gut ins Wochenende rein zu begleiten. Ich hoffe, es klappt. Komm gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao.